Babys faszinieren Forscher. In den letzten Jahren entdecken die Wissenschaftler, welche komplizierten Denkfähigkeiten sich hinter dem Lallen und Lächeln der Babys verbergen. Babys können schon kurz nach der Geburt ihre Muttersprache von Fremdsprachen unterscheiden. Nur wenig später entwickeln sie einen Sinn für Zahlen. Sie können von Anfang an kommunizieren. Babys sind klug, das ist heute eine allgemein akzeptierte Tatsache. Herr Professor Plunkett, wenn Babys so klug sind, warum sprechen sie dann nicht? Im Licht neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse ist das eigentlich nicht zu viel verlangt. Schon mit einem Monat können Babys einen B-Laut von einem D-Laut unterscheiden. Doch offenbar ist es für das Gehirn etwas ganz anderes, einen Klang zu analysieren, als ihm eine Bedeutung zu geben, also den Klang und die Bedeutung miteinander zu verbinden. Deshalb gelingt es auch Einjährigen nicht, zwei Stofftiere namens Bau und Dau auseinanderzuhalten. Wir haben den Übergang vom bloßen Klang zum bedeutungstragenden Wort in unserem Sprachlabor untersucht. Bei diesem Experiment sahen Kinder zwischen einem und zwei Jahren zwei Bilder, etwa von einer Katze und einem Hund. Gleichzeitig hörten sie ein Wort, zum Beispiel Hund. Wenn sie dabei häufiger zum Hundebild sahen, gingen wir davon aus, dass sie das Wort verstanden hatten. Dann sprachen wir die Worte systematisch anders aus. Statt Hund kann man Kund sagen oder Wund und testen, ob die Kinder bei den bewusst falsch ausgesprochenen Worten immer noch zum Hundebild schauen. Tun sie dies, so haben sie die klanglichen Unterschiede wohl nicht bemerkt. Sehen sie das Bild aber nur dann an, wenn das Wort korrekt ausgesprochen wird, haben sie den Klang eines bedeutsamen Wortes im Gehirn in allen Details abgespeichert. Die Ergebnisse dieses Experiments deuten darauf hin, dass Kleinkinder von 18 und 24 Monaten den Wortklang im Gehirn ziemlich gut abbilden. Worte, die schon lange im Wortschatz sind, werden aber deutlich klarer dargestellt. Der Klang neugelernter Worte scheint im Gehirn undeutlicher abgebildet zu sein. Im Gehirn der Einjährigen sind die Laute vermutlich gut abgebildet. Auch die Konzepte, etwa der Begriff Hund mit allen seinen Bedeutungen, sind bereits gespeichert. Je vertrauter das Kind aber mit dem Wort wird, je öfter es ein Wort hört, desto eindeutiger ist auch die Verbindung zur korrekten Lautfolge. Während anfangs die Verbindungen zwischen Laut und Bedeutung eher allgemein sind und verschiedene Lautfolgen Hund, Wund, Kund, vielleicht sogar Mund mit demselben Konzept, dem Bild eines bellenden Tieres mit vier Beinen, verbunden werden. Allerdings lernen Kinder Worte nur anfangs mühsam, eines nach dem anderen. Irgendwann gibt es eine Sprachexplosion. Das Kind erlernt neue Worte dann in einer ungeheuren Geschwindigkeit. Es handelt sich dabei um den Höhepunkt eines langsamen Herausarbeitens der Teile und Stücke des Wortschatzes. Es ist wie bei einem Puzzle. Man setzt die Teile langsam zusammen und plötzlich sieht man das Bild vor sich. Diese Sprachexplosion, die in der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres stattfindet, muss daher keinem neuen Entwicklungsprozess entsprechen. Um auf Ihre anfängliche Frage zurückzukommen: Babys sind zwar in der Analyse des Sprachflusses ihrer Eltern sehr geschickt, aber es braucht einfach Zeit, bis sie eine ausreichende Masse an Erfahrung gewonnen haben und nicht nur laute, sondern bedeutungsvolle Worte verstehen und produzieren.